Hallo, kann ich Ihnen helfen? Oh, ja. Ich habe wirklich nie verstanden. Danke. Warum manche Leute einfach zugucken, wenn eine Frau sich in der U-Bahn mit einem schweren Koffer die Treppen hochquält. Oh, waren Sie im Urlaub? Ja, auf Ibiza. Haben Sie hoffentlich keine Drogen genommen, oder? Nee, das war nicht so ein Urlaub. Na, was glauben Sie? So, das wäre geschafft. Wie viel Mühe hat das wohl gemacht? Sie sind wirklich sehr freundlich. Immer gerne. Und ein nettes kleines Lächeln habe ich auch gekriegt. Auf alle Fälle habe ich ihr eine Freude gemacht. Das Auge von David Eldridge. Aus dem Englischen von Karin Rausch. Regie Martin Zürcher. Guten Tag. Ich versuche immer gut drauf zu sein. Immer ein Lächeln im Gesicht. Die wichtigen Dinge des Lebens positiv sehen. Aber die Londoner sind echte Miesepeter. Wenn ich Mittagsschicht habe oder Spätschicht, kriege ich meine Zeitung nicht da, wo ich arbeite. So. Ich muss in den Laden um die Ecke. Das ist nur die Milch. Ah, zwei Zeitungen noch. Den Guardian und bitte den Waltham Forest Guardian. Wie geht's sonst so? Schweigen im Walde. Ah, Sie haben ein neues Regal für Ihre Chips? 2,65. Nicht mal ein Dankeschön. Und sowieso null Reaktion auf alles, was ich eigentlich nur gesagt habe, um freundlich zu sein. Immerhin ist er mein Zeitungshändler, in meinem Viertel. So, der Herr. Ein bisschen Gemeinschaftssinn sollte schon sein, finde ich. Dies noch. Andererseits verstehe ich auch, dass man manchmal total abgeschlafft sein kann. Ich kenne das, ich sitze im Supermarkt an der Kasse. Haben Sie eine Kundenkarte? Danke. Brauchen Sie auch Benzin? Nein? Das macht dann 14 Pfund 17 Pence, bitte. Aber glauben Sie bloß nicht, dass ich je ein Bitte oder Danke zu hören kriege. Die Tesco-Filiale, in der ich arbeite, hat auch eine Tankstelle, die liegt an der Ho Street. Freitags und samstags treiben sich spätabends Nutten darum, am Ende der Straße, wo der Pub ist. Die meisten sind schwarz, aber seit kurzem ist mir die ein oder andere Polin aufgefallen. Naja, ist ja auch egal. Die Straße rauf, gleich hinter dem College, ist eine Bushaltestelle. Ich komme da immer auf dem Nachhauseweg vorbei. Ich hatte Frühschicht. Da waren so ein paar Halbwüchsige, drei waren es, die haben sich um Pommes gezopft. Und als ich näher gekommen bin, habe ich überall auf dem Fußweg Hühnerknochen und Ketchup gesehen. Tomatenketchup ist gefährlich für Fußgänger und Hühnerknochen sind gefährlich für Hunde. Und plötzlich sind Sachen, die sich monatelang, jahrelang in mir aufgestaut hatten, irgendwas ist in mir einfach explodiert. Was glotzt denn so? Hey, Tesco-Mann, was guckst denn so? Der Dreck auf dem Boden, was sonst? Was ist denn damit? Mach den Dreck weg, in den Mülleimer. Was soll das? Was machst du da? Mein Handy hat eine 1A-Kamera. Hey, was machst du da? Mach ein Foto von dem Dreck hier. Hau ab, Mann, du spinnst ja. Ich bin kein Spinner. Verstehst du mich? Ich bin kein Spinner. Gib mir das Handy! Nein. Okay, bitte! Denk nicht dran. Her mit dem Handy! Ich denk nicht dran, Würschchen. Ich wusste genau, zu welcher Schule sie gehörten. Weil die dämlichen Typen ihre Schuluniformen anhatten. Wir haben auf den Bus gewartet. Und da ist dieser Mann hier gekommen und hat angefangen zu schimpfen und hat uns rumkommandiert. Und warum? Er ist einfach ausgeflippt. Und hat uns angebrüllt, dass wir eine Schweinerei gemacht haben. Ich habe mir die Fotos angeguckt, hier auf dem Handy von dem Herrn. Und auf diesem Foto hier sieht man ganz genau, wie ihr euch prügelt. Mein Trumpf. Sie haben nicht gemerkt, dass ich sie schon fotografiert habe, bevor ich zur Bushaltestelle gekommen bin. Aber Miss, wir haben nichts geworfen. Und wir haben auch keine Schweinerei gemacht. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Ehrlich. Nun, das werden wir noch feststellen. Aber was feststeht, ist, dass ihr Jungs nicht in der Schule wart. Und ich werde auf jeden Fall mit euren Eltern sprechen, wenn der Herr hier gegangen ist. Aber die lügen doch wie gedruckt. Jungs, ihr wartet bitte draußen. Das ist doch lächerlich. Ich hab's gesehen, wie sie es gemacht haben. Ich hab Fotos mit meinem Handy gemacht. Aber ich kenne auch die Jungs. Und das sind keine schlechten Jungs. Außerdem kann man wirklich nicht sagen, dass sie die Bushaltestelle demoliert hätten. Die lügen. Das sagten sie schon. Ja, das sagte ich. Und ich möchte wissen, was Sie in dieser Sache unternehmen wollen. Die Burschen haben mich bedroht, Sie haben die Bushaltestelle versaut. Und jetzt lügen Sie und wollen es nicht gewesen sein? Schauen Sie, ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um zu mir zu kommen. Entschuldigung, ich war heute Morgen um 6 bei der Arbeit. Ich werde mich ganz sicher um die Schulschwänzerei der Jungs kümmern, aber für mich ist die Sache damit erledigt. Jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Danke, dass Sie gekommen sind. okay? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin ein vollzahlendes Mitglied der Linken, könnte man sagen. Und ich bin der Meinung, dass Lehrer einen sehr schwierigen Job haben. Ich bin ganz auf der Seite der Lehrer. Ich bin auch dafür, die Kids zu verstehen, weil viele Kids Probleme haben. Besonders in so einer Gegend wie meiner. Natürlich gibt's da auch die Schickeria in Walthamstow Village. Ganz schön viele Australier, Neuseeländer und auch ein paar Südafrikaner. Aber meistens fühlt man sich wie im Ghetto. Ich habe mir auch Gedanken über die Nutten gemacht, die ich gesehen habe. Und die sind ganz offensichtlich auf Crack. Die blonde Polin, ich fress einen Besen, wenn die nicht voll auf Heroin ist. Keine einfache Gegend. Walthamstow, Leighton. Aber trotzdem, die Kids haben gelogen. Die Sache ist mir echt an die Nieren gegangen. Ich habe wirklich nicht gut geschlafen. Wie konnten die Jungs nur so lügen? Wie konnten sie mir das antun? In Wirklichkeit haben sie die ganze Zeit gedacht, was für ein Idiot ich bin und sich totgelacht über mich. Ich bin da hingegangen und ich bin dazwischen gegangen. Und zwar richtig. Am nächsten Morgen wieder Frühschicht. Mini-Bäckerei. Komm, das war nicht schlecht von mir. Und als Hussein aus der Kaffeepause kam... Oder was sagst du? Hussein ist mein bester Kumpel auf der Arbeit. Ja. Da haben wir darüber geredet. Ich finde, du hättest dich da nicht einmischen sollen. Doch. Doch, doch. Ich glaube, die Croissants sind gerade verbrennt. Das habe ich im Griff. Du, man kann nicht immer den Mund halten, Huss. Man muss den Mund aufmachen. Ja, was sagen schon, aber... Aber was? Aber das war ein bisschen übertrieben, Kumpel. Ich bin wirklich kein Gutmensch, aber ich finde, dass man ein guter Bürger sein muss. Man muss Verantwortung übernehmen für die Welt, in der man lebt. Deine Welt, meine Welt, unsere Welt. Man muss den Anfängen wehren bei so Kids. Zuckerbrot und Peitsche, Kumpel. Hm? Was redest du da? Hey, was machen die Croissants? Oh. Pass doch auf. Sag mal, hast du Lust auf Bowling? Wieso soll ich Lust auf Bowling haben? Ja, ich kann dich ja nun nicht in den Pub einladen, Hussein. Hm? Ich muss da doch keinen Alkohol trinken. Echt? Der Pub wäre okay? Ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagt. Du kannst ja deine Frau zum Bowling mitbringen. Wir können zu dritt gehen. War sie schon mal auf einer Bowlingbahn? Glaub nicht. Meinst du, ihr macht das Spaß? Weiß nicht. Ich kann sie ja mal fragen. Gut. Komm, Monika, komm. Ja, komm. Der sieht schon wieder so gut aus. Der sieht... Oh! In a row, in a row. Ach du meine Güte. Wir sind also zum Bowling gegangen. Das Gerät kann das kaum noch zählen. Irgendwo in Barking, wir drei. Und wir hatten einen super Abend. Ich habe einen Hotdog gegessen und das hat Hussein und seine Frau Malika überhaupt nicht gestört. Hm? Achtung. Und? Na, der wird nichts, Na! Na, immerhin am Schluss hat er nochmal. Aber viel war es nicht. So, nächster. Malika war einsame Spitze. Sie hat mich und Hussein weggeputzt. 5 Strikes an einem Stück. Dabei hatte sie sogar ihren indischen Fummel an. Ein echter Knüller, die Frau. Glauben, das haben nicht geübt, hä? Ich bin kein Pazifist. Hm? Einer der größten Momente in der Geschichte des 20. Jahrhunderts war die Bildung der internationalen Brigaden in Spanien im Kampf gegen Francos faschistischen Terror. U-Bahn. Frühmorgens. Vollgestopft mit Pendlern. Ich bin auf dem Weg zu meiner Ex und zu meinem Jungen. Eine schwangere Frau steigt ein. Ich stehe auf, damit sie sich setzen kann. Und wie ein geölter Blitz wirft sich so eine bebrillte Dumpfbacke mit Sporttasche auf meinen Platz. Hey, Harry Potter. Ich habe den Platz für die Dame freigemacht. Hey, Superhirn, ich rede mit dir. Wirklich, das macht nichts. Doch, das macht was. Komm, hau ab, Mann. Wer soll hier abhauen, Harry Potter? Sag nicht Harry Potter zu mir. Du siehst aber aus wie Harry Potter. Du machst dich total zum Affen. So? Mensch, lass mich in Ruhe. Es gibt Leute, die müssen arbeiten, ja? Wie bitte? Du hast mich schon verstanden, zieh Leine. Wer soll hier Leine ziehen? Ja, du, schieb ab. Wirklich, bitte regen Sie sich nicht meinetwegen auf. Ich rege mich nicht auf. Hör ich mich so an? Es geht hier ums Prinzip. Hör mal, wie würdest du das finden, wenn es deine Frau wäre, die schwanger ist? Ich habe keine Frau, also weiß ich das nicht. Komm, steh einfach auf und lass die Dame sitzen. Dann verpiss dich doch endlich jetzt, du Nazi! Nazi? Ja, mach schon, hau ab und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Mensch, steh auf und mach den Platz frei, und zwar ein bisschen plötzlich. Oh Mann, ey. So. Bitte setzen Sie sich doch bitte. Nein, danke. Doch, jetzt setzen Sie sich doch bitte. Nein. Schon mal was von guten Manieren gehört, Kumpel? Halten Sie doch einfach mal die Klappe. Ich? Jetzt geben Sie ihm doch nicht auch noch recht. Ich setze mich jetzt, okay? Man muss den Mund aufmachen. Wenn man egoistisch ist und in seiner eigenen Welt lebt, dann führt das genau dahin. Sozialer Super-GAU. Wo ist mein Freddy? Bei seiner Oma. Aha. Hättest du mich nicht anrufen können? Hab nicht dran gedacht. Dann tust du nie. Hast du meinen Scheck dabei? Ja. Na, dann gib mal her. Ich will dir nur sagen, dass Mach kein Theater, Neil. Ich bin nicht in der Stimmung, ja? Man sollte dich ein bisschen entlasten. Das würde dir bestimmt gut tun, glaubst du nicht? Lass mich in Ruhe. Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, wirklich. Wenn ich daran denke, dass du dünn warst wie ein Strich, als wir uns kennengelernt haben. Das ist eine Unverschämtheit. Den Scheck bitte. Ich will nicht, dass die Mutter meines Sohnes einen Herzinfarkt kriegt und umkippt, bevor sie 40 ist. Warum machst du das immer wieder? Was? Mich damit belabern. Warum muss ich mir diesen Scheiß anhören? Das ist kein Scheiß. Doch. Warum kannst du nicht einfach einen Dauerauftrag machen, wie jeder andere normale Mensch auch? Da muss ich mir nicht jede Woche dieselbe Leier anhören. Hab ich etwa je eine Zahlung ausgelassen? Nein. Sowas würdest du nie machen. Allerdings nicht. Mein Sohn ist mir zu wichtig. So wie Freddy mir wichtig ist. Was hat's heute zum Frühstück gegeben? Hm? Lass mich raten. Frosties mit Vollmilch und zwei Scheiben Toast mit Butter und Orangenmarmelade. Ja und? Ich sag dir mal, was ich hatte. 50 Gramm Müsli mit fettarmer Milch. Und dann eine Banane und ein paar getrocknete Pflaumen. Schon zwei von meinen täglichen 9. 9 Stück. Weiß der Himmel, wie Freddys Antioxidantienspiegel aussieht. Schluss jetzt, Neil. Er kriegt genug Obst und Gemüse. In den USA werden 7 pro Tag empfohlen. Und in Japan raten sie zu 9 pro Tag. Du ödest mich an. Den Scheck bitte, ich muss weg. Wem gehören die Stiefel? Die gigantischen Timberland-Stiefel, wem gehören die? Welche Stiefel? Die Stiefel da, neben dem Kleiderständer. Du weißt ganz genau, dass die meinem Freund gehören. Welchem Freund? Meinem Freund. Ah ja? Nee, seit 4 Jahren... Ich höre zum ersten Mal davon. Du machst dir doch was vor. Weißt du, wenn ich mir vorstelle, wie viel ich an dich und Freddy denke und wie ich mir wünsche, dass wir eine Möglichkeit finden, dass wir, obwohl ich ja weiß, wie du bist. Okay, das reicht, ja. Irgend so ein Typ mit Timberland-Stiefeln schläft mit meiner Frau. Ich bin nicht deine Frau. Wenn man heiratet, dann ist das was fürs Leben. Das ist meine Meinung. Also meine Meinung ist, dass man nicht... Du hattest schon immer deine Fehler. Er behandelt mich mit Respekt. So, und ich vielleicht nicht? Er hat nichts an mir auszusetzen. Ich habe auch nichts an dir auszusetzen. Er gibt mir das Gefühl, dass ich eine Frau bin. Was meinst du damit? Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Lass dir ja nicht einfallen, Freddy von mir fernzuhalten, wenn ich wieder vorbeikomme. Du weißt genau, dass heute mein Besuchstag ist. Oma ist mit ihm in den Zoo gegangen. Ach, sie konnte nur heute. Nichts als Lügen. Er weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, so wie du rumspinnst. Was heißt hier rumspinnen? Du schadest ihm! Nein, du mit deinem Männerkonsum! Okay, jetzt ist Sense. Den Scheck bitte 30 Sekunden oder ich hole die Polizei! Erst U-Bahn, dann zu Fuß nach Hause. Und dann sehe ich was in der Hoe Street. Auf der anderen Seite zwei junge Typen und ein älterer Herr. Ich nehme mein Handy raus und mache ein Foto. Ich mache noch ein Foto, diesmal mit Zoom. Einer hat ein Messer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann renne ich einfach wie ein Bekloppter direkt auf sie zu. Mein Arm. Ihr Arschlöcher, stehen bleiben, ich krieg euch schon. Ruf mir einen Krankenwagen, Kumpel. Mach ich. Bleiben Sie ganz ruhig. Lass mich nicht alleine. Nein. Ich will nicht alleine sterben. Der Krankenwagen war 0, nichts da. Bis zum Whips Cross Hospital sind es nur 5 Minuten die Straße runter. Welcher berühmte Fußballspieler wurde im Whips Cross Hospital geboren? Wissen Sie es? Nein? Ich aber. David Beckham. George war okay. Bisschen mitgenommen, aber er war okay. Was ist mit deinem Handy? Hat der Bulle das mitgenommen? Nein, nur die Speicherkarte. Und da sind die Fotos von den Typen drauf, die mich überfallen haben. Sollte reichen. Weißt du, Neil, du bist ein echtes Juwel, mein Junge. Ich wollte gerade dasselbe von dir sagen, George. Oh, die haben nichts von mir gekriegt, die Schweine. Stimmt, George, genau. Ich habe den Koreakrieg überlebt und 3 Ehefrauen und ich lasse nicht zu, dass irgendein dahergelaufener Straßendieb mich in die Zange nimmt. So ist recht, George. Ich habe nur ein bisschen Tabak fallen lassen und ein paar Zeitungen. Sonst fehlt nichts. Alles halb so wild. Männer wie du haben dieses Land groß gemacht, George. Ach nein. Es gibt keine größeren Helden als dich, Kumpel. Du bist heute Abend der einzige Held. Ach nein. Doch, der Polizist hat auch sowas gesagt, ach, oder? Nein. Sei nicht so bescheiden, Neil. Die hätten mich bis aufs Hemd ausgezogen und tot liegen lassen. Du bist ein Held, wie ein Fels in der Brandung, Sonny Boy. Wirklich? Ja. Ein Held wie ein Fels in der Brandung? Hat mir gefallen, wie das klingt. Hat mir sehr gefallen. Ich bin nach Hause gegangen und hab gefeiert. Ich hab mir ein Takeaway vom Chinesen gegönnt. Bisschen mit meiner Playstation gespielt, dazu eine Flasche Sabam Comfort. Rock'n'Roll. Wissen Sie, was dieser George gemacht hat? Ja, ja! Er hat mir ein Gefühl von Stolz gegeben. Das war wichtiger als alles andere. Das soll nicht heißen, dass ich nicht stolz bin, dass ich keinen Stolz hätte. Ich schäme mich nicht für mich. Weit gefehlt. Der nächste Tag war erste Sahne. Wie Weihnachten und Ostern zusammen. Als erstes riefen die von der Polizei an. Sie konnten die Typen auf meinen Fotos identifizieren. Und kaum habe ich aufgelegt, klingelt mein Handy schon wieder. So eine Zeitungstante vom Waltham Forest Guardian will ein Interview und ein Foto von mir. George hatte bei der Zeitung angerufen. George, ich hätte ihn küssen können. Und als ich der besagten Zeitungsfrau von der Nachricht erzähle, von der Polizei und dass sie die Typen identifiziert haben, da will sie auf der Stelle vorbeikommen. Sollen wir erst ein Foto machen? Gut. Ich war mir ein bisschen unsicher. Ich wusste gar nicht, was ich anziehen soll. Ich habe erst meinen Anzug vorgeholt und der hat dann am Bauch und am Hintern etwas gespannt. Ah, vielleicht machen wir jetzt eins, wo Sie Ihr Handy hochhalten. Ja, gut. Aber ich wollte nicht so großspurig rüberkommen. Ich bin ein Mann des Volkes, der Gemeinschaft. Also habe ich meine Arbeitskleidung angezogen. Noch eins? Außerdem dachte ich mir, das kann nicht schaden. Vielleicht steigen sogar meine Chancen auf Beförderung. So, jetzt erzählen Sie mir doch erstmal etwas über sich, Neil. Ja, geboren und aufgewachsen in Walthamstow. Bin 35, im Oktober 36. Mhm. Ich weiß, dafür sehe ich nicht schlecht aus. Und was ist passiert? Ja, irgendwie hatte ich so einen sechsten Sinn, als ich nach Hause gegangen bin. Einen sechsten Sinn? Naja, als ich diese Typen und George gesehen habe, da war mir sofort klar, dass da irgendwas faul ist. Tatsächlich. Ja. Also habe ich mich rangeschlichen, ne? Das war ganz cool. Ich musste ja unbedingt einen Beweis in der Hand haben. Ja, ja. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe gesehen, wie George sich an die Brust gefasst hat. Und da habe ich gewusst, es geht um Sekunden. Ich habe gebrüllt wie ein Verrückter und mit den Fäusten gefuchtelt. Mhm. Und als diese Feiglinge einen Mann gesehen haben, der es mit ihnen aufnehmen kann, sind sie natürlich abgehauen. Ich will Sie ja nicht kränken, aber Sie sehen nicht sehr furchterregend aus. Sie sind ziemlich schmal gebaut. Geschmeidig ist das richtige Wort, nicht? Ja, und Sie sind wie groß? 1,62? 1,65? 1,67. Aber ich wirke größer. Aber es geht ja darum, was man innen drin hat. Was für ein Herz man hat. Ja. Was man im Kopf hat. Mhm. Das ist es ja, was zählt. Die Leute sagen, ich bin der Held von Walthamstow. Man nennt mich das Auge, den Fotoshooter, wissen Sie? Wow. Man muss mir nur in die Augen schauen. Meine Haltung sehen. Die Leute erkennen einen Löwen, wenn sie ihn vor sich haben. Und offen gesagt finde ich, dass Walthamstow und Layton und diese ganzen Viertel einen Löwen brauchen. Oh ja, unbedingt. Also ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ein Löwen, der seine Jungen beschützt und seine Löwin und seine Otter und seine Giraffen. Giraffen? Ja, und sein ganzes Viertel. Oh ja, okay, also dann viel Glück. Oh Mann, ich bin fast geplatzt vor Stolz. Ach komm, jetzt hör schon auf, Hussein. Quatsch. Hier ist es, Neil. Ach, weiß nicht, doch nicht. Doch, im Walthamstow Guardian. Auf Seite 3, mit Foto. Unmöglich. Der Löwe von Walthamstow. Wow, meine Güte. Fotoshooter wird zum Helden des Viertels. Wow. Hey, Malika wird sich freuen, wenn sie das sieht. Glaubst du, sie will ein Autogramm von mir? Ja, bestimmt. Was steht da noch? Hier. Brutaler Angriff auf Rentner vereitelt. Der 77-jährige George Porter war auf dem Heimweg, als der Raubüberfall auf der Whore Street stattfand. Mr. Neil Plank fackelte nicht lange und kam Mr. Porter nicht nur zur Hilfe, sondern machte auch noch mit seinem Handy Fotos von den Tätern. Nachdem Plank die Straßenräuber fotografiert hatte, stürzte er sich mit Gebrüll auf die Jugendlichen und schlug sie in die Flucht. Ja, das stand da, schwarz auf weiß. Unser wagemutiger Held Neil Plank sagte, er habe geholfen, weil es darum gehe, was man in seinem Inneren hat, was für ein Herz man hat, was man im Kopf hat. Man nennt ihn den Helden unseres Viertels, das Auge, den mutigen Fotoshooter und den Löwen von Walthamstow. Darüber hinaus führten die Fotos, die Mr. Plank mit seinem Handy gemacht und der Polizei übergeben hatte, zur Verhaftung zweier Jugendlicher aus Leytonstone. Hoffen wir, dass wir sein Gebrüll nicht zum letzten Mal gehört haben. Bitte, Neil, echt bitte. Aber jetzt müssen wir uns um die Joghurts kümmern. Nein, mein Freund. Mach schon, Neil, wir müssen weitermachen. Nein, hör zu, Mann. Wir können in der Pause drüber reden. Ich hab's. Was? Das. Was? Das. Was für ein das? Meine Aufgabe, meine Berufung. Das, Huss. Das. Jetzt redest du aber Blödsinn. Huss, hör mir mal bitte zu. Schluss jetzt. Genug gequasselt. Ich bin dein Freund, Neil. Aber ich bin auch dein Filialleiter. Also bitte, Joghurts. Dann kündige ich. Wie bitte? Ich kündige. Red kein Quatsch. Ich kündige. Tust du nicht. Tu ich wohl. Ich bin der Fotoshooter. Das wachsame Auge. Ich bin der Löwe von Walthamstow. Das bin ich. Das wollte ich immer schon sein. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Ich brauche eine Auszeit. Okay. In deiner Freizeit kannst du der Löwe sein. Aber das bringt dir nicht die Miete ein und auch nicht die Unterhaltszahlungen für deinen Sohn. Du verstehst das nicht, Huss. Es geht um das Gute, das man in die Welt bringt. Und wenn man genug Gutes in die Welt bringt, kommt es auf direktem Weg wieder zu einem zurück. Jeden Schritt des Weges, Bruder. Darum geht's. Nur darum. Ich hob meine Ersparnisse ab und kaufte mir eine teure, aber wunderschöne Kamera. Ich war total fasziniert von der Schönheit. Nicht nur von der Schönheit der Kamera, sondern von der Schönheit der Dinge, die da kommen sollten. Die Verbrecher, die ich fangen würde. Die Agentur, die ich gründen würde. Lion Limited. Männer, die Fotos von Gangstern machen, um die Leute im Viertel zu schützen und um eine starke und ehrliche Gesellschaft für jedermann zu schaffen. Ich hatte meinen Traum. Ich habe meinen Traum immer noch. Ich habe mich gleich an die Arbeit gemacht. Oh, 22.13 Uhr. Ich bin in der Bahn. Haltestelle Leytonstone Road. Nicht viel zu berichten. Trostlos wie immer. Ein Typ mit stinkendem Kebab. Ist aber keine strafbare Handlung. Eigentlich hätte ich jetzt auch nichts gegen eine Portion. Drei Mädchen spielen laute Musik mit ihren Handys. Ey, was guckst du so? Hey, Spasti, was guckst du so? Ey, bist du taub oder was? Ey, guck mal, der zielt mit der Kamera direkt auf uns. Hey, Spasti, was soll das? Ey, bist du Pedo oder was? Mensch, der macht Fotos von uns. Er hat mir aufhören gesagt. Meine Tarnung ist aufgeflogen. Muss vorsichtiger sein. Kann ich mal bitte deine Kamera sehen? Nein, kommt nicht in Frage. Jetzt mach schon. Du glaubst wohl, ich bin von gestern. Ey, wer bist du? Ich bin ein besorgter Bürger. Was? Ich versuche, die einfachen Leute in meinem Viertel zu schützen. So. Ey, wovor denn? Na, was meinst du wohl wovor? Ey, wir haben dir doch gar nichts getan, oder? Ja. Das Gedudel aus euren Handys ist ein brutaler Angriff auf die Ohren von jedem normalen Menschen. Ey, was? Du hast schon gehört? Boah, jetzt bin ich platt. Ey, seid ihr nicht auch platt, Ladies? Müsst ihr unbedingt so um mich rumstehen? Was? Ich würde mich wohler fühlen, wenn ihr euch in eine Reihe stellen würdet. Ey. Warum? Ich glaube, du weißt schon, warum. Ey, du weißt schon, warum. Nicht. Darum! Oh. Oh. Nun, jetzt her mit der Kamera. Also, perverse Typen wie du, die haben gar nichts. Ich bin kein Perverser. Du bist ne Schwanzel! Bin ich nicht. Ich bin ein anständiger Bürger. Halt's Maul, du Opfer. Langes, dreckiges Arschloch. Nein! Oh. Oh. Da war so viel Blut. Es fühlte sich an, als hätte ich mich angepisst. Nur ein einziger Gedanke hat mich am Leben gehalten. Ich bin der Löwe von Walthamstow. Ich bin der Anführer der Löwen, der im Kampf für sein Viertel sein Leben lässt. Und dann habe ich gedacht, nein. Der Löwe muss leben. Der Löwe muss leben. Neil, ich muss mir nur kurz Ihr Auge ansehen. Finden Sie nicht auch, dass das staatliche Gesundheitssystem die höchste Errungenschaft unserer Zeit ist? Neil, können Sie mich hören? Ja. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen angeschlagen. Kein Wunder. Tut alles weh. Das kriegen wir schon wieder hin. Danke, Doktor. Sind Sie sicher, dass Sie mich verstehen? Ja, Doktor. Es tut mir sehr leid, aber wir konnten Ihr linkes Auge nicht mehr retten, Neil. Ja, Doktor. Wir konnten nichts mehr tun. Es war zu stark geschädigt. Ja, schon okay, Doktor. Sie haben getan, was Sie konnten. Sind Sie sicher, dass Sie verstehen, was ich sage? Ja. Sie haben Ihr linkes Auge verloren. Was mit meiner Kamera? Ihre Kamera? Ich habe sie doch nicht losgelassen. Das ist mein Handwerkszeug. Die ist ganz neu. Da war nichts. Ist das die Kamera? Ist weg? Geklaut? Man hat sie hier eingeliefert in ihrer Kleidung und das ist alles. Ich bin ziemlich sicher. Oh nein. Schwester, würden Sie das hier bitte übernehmen? Na, wie stehen die Aktien, George? Ziemlich beschissen. Warum das denn? Meine Waschmaschine ist im Eimer. Ich kann mir keine neue leisten. Musste meine Unterwäsche in den Waschsalon schleppen. Wenn ich hier rauskomme, kaufe ich dir eine neue. Kommt nicht in Frage, nie. Mach dir keine Sorgen. Mir stehen 1000 an Entschädigung zu und Schmerzensgeld für meine Kamera und mein Auge. Du stehst ganz oben auf der Liste, gleich nach meinem Sohn. Du kriegst Entschädigung? Vermutlich 1 Million. 1 Million? Mhm. Was wirst du machen, wenn du hier rauskommst? Ich gehe wieder auf Verbrecherjagd. Aha. Du kannst bei mir wohnen, wenn du willst. Nein, das geht doch nicht. Das andere Zimmer ist nicht schlecht. Ich habe auch meinen Stolz, George. Wir können uns doch gegenseitig helfen. Tut mir wirklich leid, aber unser Viertel braucht mich. Nein, Neil, du brauchst dich selbst. Ich werde dort gebraucht, George. Ach nein. Neil, glaub mir doch. Du brauchst dich jetzt erst mal selbst. Ich bin immer noch sehr, sehr enttäuscht von George. Der Mann, den ich vor den Schlägern gerettet habe. Der Mann, der sozusagen am Beginn meiner Berufung stand. Hallo. Genau in dem Moment kam übrigens meine Frau mit meinem Jungen rein. Hallo. Na. Ich habe George nicht auf Wiedersehen gesagt. Dann. Es war klar, dass wir keine Freunde mehr sind. Mach's gut, Neil. Ja, tschüss. Er hat mich verraten. Mach's gut. Aber der Tag des Verrats war noch nicht zu Ende. Sag Daddy guten Tag, Freddy. Hallo, Daddy. Hallo, mein Sohn. Ich habe gehört, was mit deinem Auge passiert ist. Daddy, was ist denn mit deinem Auge? Dem geht's nicht so gut, mein Junge. Wird es wieder gut? Ich warte auf eine Transplantation. Was ist das? Transplantation? Mein altes Auge ist abgenutzt, darum warte ich auf ein neues. Ich kriege ein spitzenmäßiges, bionisches Auge. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was ist dein bionisches Auge? Das bekommt er nicht, Freddy. Sein Auge war so krank, dass der Arzt es nicht mehr gesund machen konnte. Aber er hat ja noch das andere. War das nötig? Warum hast du das jetzt gesagt? Daddy geht's nicht sehr gut, Freddy. Das stimmt nicht, mein Junge. Ich bin super drauf. Daddy, huhu, kannst du mich sehen? Ich kann dich ganz klar sehen. Hast du schon gesehen? Diesmal hast du es bis auf die Titelseite geschafft. Und da war's. Mädchen ließen unseren Helden von Walthamstow halbtot zurück. Was steht denn da? Ich hätte sterben können. Nichts. Da steht, ich bekomme einen Orden von der Königin. Hör auf, ihn anzulügen! Nicht so laut, hier sind noch andere Leute. Als ob ich das nicht wüsste. Freddy, bring der Schwester das Bilderbuch zurück, ja? Bitte. Okay, Mami. Was fällt dir ein vor meinem Sohn? Was mir einfällt? Allerdings! Nee. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten, aber ich wollte dir sagen, dass ich bei meinem Anwalt war. Jetzt geht das schon wieder los. Und wir sind beide der Meinung, dass die Besuche aufhören sollten, bis du dich wieder im Griff hast. Was, das kannst du gar nicht durchsetzen. Du kannst Freddy ja sehen. Aber mein Anwalt und ich sind der Meinung, dass die Besuche unter Beobachtung stattfinden sollten. Dafür gibt es Kontaktzentren. Ich werde nie und nimmer in ein Kontaktzentrum... Ich glaube, du hast keine Wahl. Wir können uns über die Zeiten einigen. Aber das Kontaktzentrum ist neutraler Boden. Okay. Okay. Wir sehen uns vor Gericht. Und ich weiß, auf welcher Seite der Richter sein wird. Die wissen, dass ich auf der Seite des Rechts stehe. Meine Ex-Frau hat immer schon versucht, mich als Kontrollfreak darzustellen. Sie meint, Freddy könnte sich niemals zu einem selbstbewussten Mann entwickeln. Sie hat behauptet, ich würde sie kontrollieren. Aber ich bin kein Kontrollfreak. Ich spüre nur, dass ich eine große Aufgabe habe. Bitte. Danke. Ah, oh, ist nett hier. Ja, naja. Warum gehst du auf den Strich? Weil ich gut bin auf der Straße. Das ist mein Geschäft. Das ist alles. Warum nimmst du Drogen? Ich nehme keine Drogen. Warum machst du nicht einfach mit mir? Das willst du doch. Ich habe vielen Männern in die Augen geguckt und ich kann sehen, dass du Sex mit mir willst. Aber du schäm dich. Nein, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Deine Frau ist tot und du bist einsam, aber ich verurteile dich nicht. Kannst du meine Hand halten? Was? Kannst du mir nur eine Minute die Hand halten? Ja, du bist nett. Danke. Ich könnte dich da rausholen. Sie hat dann den DVD-Player mitgenommen. Und die Playstation. Und mein Ehering. Und dass sie kein Junkie sein soll, ist natürlich Quatsch. Sie hat sich die Jacke ausgezogen und ihre Arme haben schlimm ausgesehen. Die Beine auch. Es hat sogar so ausgesehen, als würde sie sich innen in die Oberschenkel spritzen. Die Lügen sind die schlimmsten. Was gibt's, Hus? Hallo, Neil. Ah, hallo, Malika. Können wir reinkommen? Ja, kommt rein. Was für eine nette Überraschung. Kommt rein. Puh, es ist heiß hier. Du musst die Fenster aufmachen, Neil. Hussein nickte Malika zu und sie legte los. Ein Putztornado. Hat meine Wohnung von oben bis unten geschrubbt. Was für eine Frau. Ich dachte die ganze Zeit, da habe ich wohl was falsch gemacht. Ich wäre besser Moslem geworden. Das ist ein Volk, das zusammenhält. Die kümmern sich umeinander. Und in der Ehe und für ihre Kinder sind die Grenzen genau abgesteckt. Neil, warum kommst du nicht wieder zur Arbeit? Ich hab meine Arbeit. Machst du etwa immer noch diesen Blödsinn? Selbstjustiz und sowas? Damit habe ich nichts am Mut. Mensch, hat dir das nicht schon genug Ärger eingebracht? Wir müssen alle Opfer bringen. Das ist alles dummes Zeug. Es ist keineswegs dumm, für eine bessere Welt zu kämpfen. Was ist denn mit deinen ganzen Klamotten passiert? Das ist alles nur materieller Schnickschnack. Und alles stinkt. Ich bin der Löwe von Walthamstow. Ich bin der Fotoshooter, das wachsame Auge des Viertels. Und meine Dienste werden mehr denn je gebraucht. Wann bist du das letzte Mal aus der Wohnung raus? Das ist unwichtig. Ich befinde mich in der Planungsphase. Du bist dünn geworden. Ich bin in der Planungsphase für meinen nächsten Schritt gegen die Schläger und Verbrecher. Du machst dein Leben kaputt. Mach ich nicht, Huss. Du bist dabei, dein Leben wegzuwerfen. Huss, ich respektiere dich, aber du musst Aber. Du musst mir zuhören. Für wen soll dieses ganze Theater gut sein? Für unser Viertel? Oder geht's um was anderes? Fehlt dir was in deinem eigenen Leben? Mir fehlt überhaupt nichts. Du bist ein wunderbarer Mensch. Und was ist mit unserem Kiez? Sind wir nicht dein Kiez? Doch, aber was ist mit unserem Viertel? Gehören Malika und ich nicht zu deinem Viertel? Doch, aber es gibt Du musst versuchen, mir zuzuhören. Vertraust du mir? Ja. Aber es gibt da noch... Aber! Okay. Erstens, musst du wieder zur Arbeit kommen und für deinen Unterhalt sorgen. Zweitens, musst du alle deine Briefe öffnen und ich helfe dir, einen Haushaltsplan zu machen. Und drittens habe ich einen Prospekt vom Verein für Opferhilfe. Ich bin kein Opfer. Ich sage nicht, dass du ein Opfer bist, aber die können dir helfen. Ich brauche keine Hilfe. Die werden dir helfen, jemanden zu finden, mit dem du reden kannst, der dir ein paar Ratschläge geben kann. Ich brauche keine Therapie. Und dann musst du mit deiner Frau Frieden schließen. Ich kann nicht glauben, was du da sagst. Neil, du musst dich mit der Tatsache abfinden, dass deine Ehe am Ende ist. Sonst wird dein Leben nie mehr glücklich sein. Ich glaub's einfach nicht. Diese Heuchelei. Das ist keine Heuchelei, nur Freundschaft. Heuchelei. Sonst wird dein Sohn nie wissen, wer du wirklich bist. Jetzt sag ich dir mal was. Deine Sippschaft in Pakistan hätte meine Ex-Frau gesteinigt und die Beweise verbrannt. Also jetzt ist es Schluss. Oh! Was sollte das denn? Entschuldigung. Gewalt ist nie das richtige Mittel. Ich kenne solche Frauen wie dich. Ach ja? Ja. Hey, deine Sorte kenne ich. Glauben Sie wirklich? Erst anmachen und dann nicht ranlassen, ne? Ach nee, das reicht jetzt. Und jo, Schlafzimmer auf und Schloss in der Unterhose. Moin, Kumpel. Bitte. Och, nicht weinen, Glotzauge. Hm? Bitte. Ich bin absolut am Ende mit den Nerven. Neil, was machst du hier? Ich wollte mit dir über etwas reden. Mann, das geht nicht. Du kennst doch die Regeln. Kann ich bitte reinkommen? Ich möchte nur vernünftig mit dir reden, ehrlich. Wir haben kein Geld bekommen. Ich weiß. Ich kann das erklären. Komm rein. Danke, dass du so ehrlich bist. Du kennst mich doch. Ich gebe dir 6 Wochen Zeit, damit du deine Angelegenheiten regeln kannst. Aber dann sind wir wieder vor Gericht. Das ist sehr anständig von dir. Wie geht's deinem Auge? Der Tee ist gut. Wie geht es deinem Auge, Neil? Es tut nicht weh. Warum bist du eigentlich gekommen? Es ist nicht nötig, dass du Freddy an einen fremden Ort schickst, damit er mich sehen kann. Aber du darfst ihn nicht mit zu dir nach Hause nehmen. Ich werde ihn eine Weile nicht sehen. Ich will doch nicht verhindern, dass du ihn siehst. Das weiß ich ja. Das ist nicht nötig. Ich weiß, das sage ich ja auch nicht. Ich weiß genau, was passiert. Ich sage okay und dann heißt es wieder, ich versuche dich daran zu hindern, dass du Freddy... Nein, ganz bestimmt nicht. Was ist eigentlich los? Ich nehme mir eine Auszeit. Du wirst doch nicht... Was? Du wirst doch keine Dummheiten machen. Ach, nein. Nein. Ich will nicht, dass Freddy seinen Vater verliert, bevor er 40 ist, ja? Ich denke daran, den Beruf zu wechseln. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir etwas Zeit geben würdest. Was hast du vor? Ich überlege mir, ob ich einen... Uni-Fernkurs mache. Politologie. Ach so. Ja, mach das. Also, ich weiß, du denkst, es war mies von mir, dich zu verlassen. Ich weiß, dass du denkst, ich bin ein schrecklicher Mensch. Nein, das stimmt nicht. Aber es tut mir wirklich leid, dass alles so gekommen ist. Ich habe unsere verrückten Gespräche abends immer gemocht. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich bin das Arschloch. Du hast immer gewusst, wo es lang geht. Ich steige aus, Punkt. Nur für 1-2 Jahre. Warum läufst du weg, wenn du nicht klarkommst? Mm-mm. Tu ich nicht. Ich wollte doch immer nur dich und Freddy beschützen. Hi, Daddy. Hey, da darf ich eine Minute mit ihm reden? Okay. Ich lasse euch allein. Na, Was hast du denn da, Freddy? Das ist mein Bananagramm. Was ist denn ein Bananagramm? Damit kann man Wörter buchstabieren. Kannst du mir Wörter zeigen, die du buchstabieren kannst? Los, fang mal an. G-R-Ü-N. Grün. Das hat Mami mir beigebracht. Gefallen dir grüne Sachen? Ich mag Frösche. Tut dein Auge noch weh? Nein, nicht mehr. Aber mein Auge tut weh. Glaubst du, dein Auge versucht, mein Auge wieder gesund zu machen? Du bist doch nett zu deinem guten Auge, Papa. Ich bin immer nett. Zu allen Leuten. Das glaube ich auch. Ich hab dich lieb, Daddy. Warum hast du mich umarmt? Ich hab dich nur geknuddelt, Daddy. Ich fahre in Urlaub, Freddy. Ja? Ja. Ich bekomme ein bionisches Auge. Und wenn es mir wieder besser geht, schreibe ich ein Buch für dich. Was für ein Buch? Ein gutes Buch. Und was passiert da drin? Das ist ein Geheimnis. Dad. Eine Geschichte über einen Löwenmann. Ein Löwenmann? Ja, und seine Freunde und alle sind Superhelden. Na, ihr zwei? Hey. Was ist das? Ein Bild von Freddy. Steck's ein. Ich hatte noch mein Handy. Ich konnte damit Fotos machen, wovon ich wollte. Klar, ein einzelner Mann hat keine Chance, den Kampf gegen schlechte Manieren und Respektlosigkeit und Verbrechen zu gewinnen. Aber ich könnte einen Beitrag zum Krieg gegen den Terror leisten. Schließlich gibt es Unmengen von Moslems in unserem Kiez. Und viele von den Terroristen, die 2006 Flugzeuge sprengen wollten, haben drüben in Block E17 und E10 gewohnt. Ein paar verdächtige Buchläden gibt's auch. Und ich muss immer an Husseins Bart und Malikas Bowlingtechnik denken. Vielleicht will sie Schläferin werden und trainiert dafür. Halte dich nah an deine Freunde, aber noch näher an deine Feinde. So heißt es doch. Ich muss wieder bei Tesco arbeiten. Verdeckte Ermittlungen, ganz tief verdeckt. Und wenn ich meinen Fernuni-Abschluss in Politologie habe, wird meine Erfahrung mit Spionage für meine Bewerbung beim Geheimdienst nützlich sein. Hey, Hus! Oh, na? Neil! Wie geht's denn so? Nicht schlecht. Und, wie sieht's bei dir aus? Ist mir noch nie so gut gegangen. Hm, gut. Vielleicht kann ich, Ja? Na, ich wollte fragen, ob ich ab und zu mal eine Schicht machen kann. Ich weiß nicht. Hus, ich mach genau das, was du mir gesagt hast. Ich muss wieder Kräfte sammeln. Wir sind aber kein Wohltätigkeitsverein. Klar, klar. Wir sind ein ernsthaftes Unternehmen. Du weißt doch, wie viel Betrieb in der Tanke und im Laden sein kann. Ja, klar, ich weiß, ich weiß. Na also, ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ich glaube immer noch, dass du mein bester Kumpel bist. Aber hier bin ich nicht nur dein bester Kumpel. Hier bin ich dein Filialleiter. Es, Was? Es tut mir leid, Hus. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich beleidigt habe. Lass dich mal ansehen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Mumm gebraucht wie jetzt, um dir zu sagen, dass es mir leid tut. Okay. Was dann? Kann ich wieder hier arbeiten? Du kannst auf Probe kommen. Auf Probe? Wie ein neuer Lehrling. Okay. Aber ich muss noch über was anderes mit dir reden. In dem Moment dachte ich, er hat mich durchschaut. Malika ist ganz verrückt nach Bowling. Was? Ja, die Malika. Komm, mach du zuerst, okay. Na, selbstverständlich. Komm. Los, Hussein, das wird's jetzt. Gleich, volle Punktzahl, super gemacht. Komm, das nochmal, das nochmal, das direkt nochmal, klar. Ich halte Hussein und Malika in diesen Tagen ganz nah bei mir. Eigentlich könnten sie die besten Freunde sein, die ich je hatte, wenn ich nicht in geheimer Mission unterwegs wäre. Ich führe weiter meine verdeckten Ermittlungen. Ja, toll! Toll! Mensch, klasse! Und gleich so. Vor kurzem habe ich ein sehr lustiges Foto von einem Chinesen gemacht, der an einen Busch pinkelt. Aber mittlerweile halte ich das wirklich sehr geheim. Muss ich ja. Sonst fliege ich noch auf. Einer Dame in den Bus helfen. Einem Rentner die Tür aufhalten. Einer schwangeren Frau im Bus den Platz anbieten. Lächeln und freundlich sein. Bitte und Danke sagen. Erste Hilfe üben. Freundlich sein und Fremden behilflich sein. An der Gemeinschaft teilnehmen. Beim Sommerfest aushelfen. Ausgelesene Zeitschriften deinem Arzt oder Zahnarzt in die Praxis bringen. Energiesparlampen verwenden. Mindestens 5-mal am Tag Obst und Gemüse. Täglich eine halbe Stunde Aerobic. Aber wenn du einen gewalttätigen Verbrecher siehst, versuch ja nicht selbst zu handeln. Überlass das Profis wie mir. Dem wachsamen Auge. Dem Fotoshooter. Ende der Durchsage. Das Auge von David Eldridge. Aus dem Englischen von Karin Rausch. Es sprachen Neil, ein Löwen, der seine Jungen beschützt, und seine Löwin und seine Otter und seine Giraffen. Bastian Pastewka. Hussein, ich bin dein Freund, Neil, aber ich bin auch dein Filialleiter. Also bitte, Joghurts. Murali Perumal. George, ich habe den Koreakrieg überlebt und 3 Ehefrauen. Rolf-Dietrich Sprenger. Janine, warum muss ich mir diesen Scheiß anhören? Inga Busch. In weiteren Rollen Martin Bross, Ben Falkenroth, Goscha Konietschna, Sandra Kuba, Kerstin Kramer, Oliver Krietsch-Matsura, Anja Niederfahrenhorst, Camilla Rentschke, Karl-Benjamin Riemann, Adrian Rüther, Ulrike Schwab, Florian Seiger-Schmidt, Dante Selke und Regina Welz. Boah, jetzt bin ich voll platt. Ey, seid ihr nicht auch platt, Ladies? Ey, voll. Technische Realisation Werner Jäger und Sebastian Nohl. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Martin Zülka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Da steht, ich bekomme einen Orden von der Königin. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.